Kundgabennummer 241 vom 29.12.1937. An seinem Segen ist alles gelegen. Und wieder wollen wir dir verkünden nach dem Willen des Herrn. In seinem Namen sollt ihr euch einig sein, alle, die ihr auf Erden wandelt. Und vernehmen sollt ihr wie bisher. Einem jeden wird geboten werden nach Bedarf. Denn der Herr weiß, wo es fehlt, und ist seinen Kindern ein liebevoller, sorgender Vater. Und darum vernimm, an seinem Segen ist alles gelegen. Wollet ihr recht in diese Worte eindringen, so wird euch der Vater ein Gleichnis geben. Denn sein Bemühen ist es, euch seine Worte tief ins Herz zu schreiben. Es hat ein Vater sein Kind entlassen mit seinem Segen. Und so geht dieses Kind seinen Weg, immer mit dem Gefühl, des Vaters Liebe begleitet es. Und in aller Trübsal ist es darum nicht verlassen. Ihr alle, die ihr den himmlischen Vater um seinen Segen bittet, habt gleichfalls Anteil an seiner großen Liebe. Denn so euch der Vater segnet, gibt er euch alles, dessen ihr bedürfet. Und darum bittet ständig den Vater im Himmel, dass er euch segne, und ihr werdet in Reichtum durch das Leben gehen. Es wird euch nichts mangeln, was zu eurem Seelenheil euch dienlich ist. Und ein jeder Tag wird so vergehen, dass ihr die Liebe des Herrn spüret und euch in dieser Liebe geborgen fühlt. Und wenn euch dann die Erdenschwere drückt, wenn euch irdisches Leid zu tragen auferlegt wird, so wird euch dieses nicht schrecken, denn der Segen des Vaters schützt euch vor allem Übel. Eure Seele geht unbeschädigt aus diesen trüben Erdentagen hervor und wird helles Licht ausstrahlen, auch in dunklen Erdentagen, die euch nur zur Förderung der Seele gesandt sind. Erbittet ihr des Vaters Segen, so erwächst euch daraus eine ungeahnte Fülle von Gnade, denn ihr empfanget fortgesetzt die Kraft, an euch zu arbeiten. Und nimmermehr wird dieses Arbeiten erfolglos sein, sondern euch näher bringen eurem Ziel. Ihr werdet euch vollenden und den Weg durch das Erdenleben so gehen, wie es eure Aufgabe ist. Gottes Segen erbitten heißt, um seine Liebe bitten. Und diese wird euch gewähret, jetzt und alle Zeit. Amen.